SRF 2 Kultur. Herzlich willkommen zum Hörspiel, sagt jetzt Annette Herbst. Heutige Zürcher Jugendliche, fast alle mit Migrationshintergrund, spielen Klassenkampf in einer 100 Jahre alten Geschichte. Zürich-Horgen in den 1920er Jahren. Die Familie der Seidenfabrikantin Sara dos Santos sitzt in ihrer Luxusvilla und jammert über sinkende Erträge. Als Lösung des Problems wird ausgerufen, die Arbeiterinnen und Arbeiter sollen mehr arbeiten für weniger Lohn. Doch die Arbeiterfamilien haben so schon kaum genug zum Leben und immer nur Erdäpfel auf dem Tisch, nie Fleisch. Sie beschließen zu streiken. Das wollen die Fabrikbesitzer mit Hilfe der Polizei verhindern, klar. Der Countdown läuft. Wer wird den ungleichen Kampf gewinnen? Der Text zum Hörspiel mit dem Titel »Sabotage in der Seidenfabrik« ist im Rahmen der Festspiele Zürich 2018 im jungen Literaturlabor Jull entstanden. Schüler der Sekundarschule Horgen haben mit Schreibcoach Monika Cantieni eine Klassenkampfgeschichte entworfen. Sie haben sich alle Rollen der Story gemeinsam ausgedacht und dann in der Klasse die Zuordnung verlost. Jeder hat seine Figur aus persönlicher Sicht weiterentwickelt und Dialoge geschrieben. Resultat? Sehr dramatische, aber auch sehr lustige Szenen, die erzählen, was es heißt, wenn die einen zu viel, die anderen zu wenig zum Leben haben. Später nahm die Klasse mit dem Schauspieler, Musiker und Regisseur Martin Engler die Hörspielfassung ihrer Geschichte im Jull-Tonstudio auf. Die Schüler spielen alle ihre Rollen selbst, jeder auf seine Art und jeder mit seinem persönlichen Hintergrund. Mit Werf und großem Spaß spielen und rappen sie sich durch ihre Geschichte. Viel Vergnügen dabei. Ich bin Raffaele Savastano, bin 15 Jahre alt, möchte gerne in der Freizeit Fußball spielen, aber ich kann leider nicht, weil ich in der Fabrik arbeiten muss. Und ich habe einen Vater, er arbeitet auch in der Fabrik. Ich habe einen Bruder, er ist 16 Jahre alt, auch in der Fabrik. Sabotage in der Seidenfabrik. Hörspiel der Klasse 3C der Sekundarschule Horgen. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts sorgen die Horgener Seidenpioniere für wirtschaftliches Wachstum, Ansehen und Wohlstand in der am westlichen Ufer des Zürichsees gelegenen Gemeinde Horgen. Heute ist Mittwoch, der 5. Mai 1920. Die Horgener Seidenproduktion ist längst zu Weltruhm gelangt. Die Nachfrage nach ihren Erzeugnissen ist kaum noch zu bewältigen. Der Boom hat aber auch internationale Konkurrenz auf den Plan gerufen, sodass die Preise einzubrechen drohen. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Die Seidenfabrikantenfamilie Dos Santos sitzt, wenn ich mich nicht irre, gerade am Mittagstisch. Ein Pferd! Ja, okay, wieso auch nicht? Chiara! Ich will ein Pferd! Du hast schon 4 Pferde. Afrim! Ein Pferd! Rocky! Ein Pferd! Kusti! Ein Pferd! Kali! Und du brauchst ein 5. Tobi, du bringst mir jetzt eine Suppe, aber dann... Ja, Herr Dos Santos, kommt sofort. Aber ich will ein neues Pferd. Jetzt! Geh auf dein Zimmer. Lass doch erst etwas essen, Gatsby. Hier ist eure Suppe. Lasst es euch schmecken. Für mich nicht. Ich gehe jetzt auf mein Zimmer. Ist doch etwas Suppe. Ich esse nichts. Nie mehr, bevor ich nicht ein Pferd bekommen habe. Wo sind denn die Löffel? Ich habe sie in der Küche vergessen. Wozu bezahle ich dich eigentlich? Fürs Rumstehen oder was? Die Großen! Ich habe gesagt, du kriegst kein Pferd. Und jetzt Schluss. Sarah, reden wir über das Geschäft. Über mein Geschäft? Es ist mein Geschäft. Hier die Löffel, genießt es. Das sind Teelöffel. Kleine Löffel, das sind keine Suppenlöffel. Mein Fehler. Mach schnell! So, große Löffel, bitte sehr. Ich will die Suppe essen, solange sie noch warm ist. Ja, Entschuldigung. Was ist das für ein Krach? Ich habe gehört, dass die Arbeiter in der Fabrik streiken wollen. Dann lass sie doch streiken. Tobi, mach diesen Krach aus. Sehr wohl. Ich gehe jetzt ein bisschen raus. Nein, du bleibst jetzt hier, bis wir fertig sind mit dem Essen. Ich spiele Tobi, die Dienerin von der Familie Dos Santos. Ich muss Suppe, Cola und alles bringen. Tobi mag es nicht, im Haus der Familie Dos Santos zu arbeiten, weil es stressig ist mit der Tochter von Herrn Dos Santos. In der Rolle macht sie immer Fehler mit Dingen und die Dos Santos-Familie wird sehr wütend. Tobi ist 40 Jahre alt und hat 2 Kinder. Tobi kommt von der Dominikanischen Republik. Sie ist eine alleinerziehende Mutter. Diese Rolle macht mir Spaß. Etwa zur selben Zeit stehen im Hof der Seidenfabrik verstreut einige Arbeiter, wohl in ihrer Mittagspause. Gerüchte kursieren über mehr Arbeit, weniger Geld, Entlassungen. Eva und Bruno packen ihre Brote aus und... Nein, sie packen Kartoffeln aus. Kalte Kartoffeln, wenn ich mich da mal nicht täusche. Hey, wir sollen mehr arbeiten! Wer hat das gesagt? Na, die Direktorin. Wer sonst? Und hab gehört, dass wir alle entlassen werden. Von wem weißt du das? Von der Dienerin, der Fabrikantin, Tobi. Ich kenne sie. So, ich glaube, Bruno wird entlassen. Warum ich? Wieso nicht du? Meine Gefühle sagen mir, dass du entlassen wirst. Mein Name ist Hans-Uli Meier. Ich habe eine Glatze und bin 60 Jahre alt. Ich habe einen großen Bart, der ist lang. Ich bin breit, meine Schuhgröße ist 54. Ich muss meine Schuhe selber machen. Ich wohne in einer Hütte, habe ein Kind und weiß nicht, wo er ist. Meine Frau liebt mich nicht mehr. Mein Kind wird vermisst seit 40 Jahren. Meine Frau ist seit 15 Jahren weg. Ich arbeite bei der Seidenfabrik mein Leben lang. Ich werde nicht entlassen, worauf du einen lassen darfst. Das wäre ich. Jetzt hört auf. Jetzt hört doch auf. Sie machen uns Angst, dass wir entlassen werden. Es ist immer so. Sie entlassen welche. Danach gibt es weniger Lohn und mehr Arbeit. Wir sagen nichts, weil es schon Entlassungen gegeben hat. Weil wir Angst haben davor. Das geht doch nicht. Wir müssen ihnen zeigen, dass wir die Schnauze voll haben davon. Wir müssen streiken. Ja, das machen wir. Das ist eine gute Idee. Dann treffen wir uns am Sonntagabend um 23 Uhr am Hintereingang der Fabrik. Um die Hunde abzulenken, nehmen wir Fleisch mit. Du präparierst die Türe, damit es nicht ins Schloss fällt. Und dann bauen wir Teile von den Maschinen aus, damit sie nicht mehr funktionieren. Montag stellen wir uns vor die Fabrik und drohen der Chefin, dass wir nicht mehr arbeiten und das Teil nicht mehr zurückbringen, wenn jemand entlassen wird. So machen wir. Es passiert mir immer wieder. Ich kann nicht anders. Ich liebe es, Scheiße zu machen. Ich muss Scheiße machen, es geht nicht anders. Ich liebe Eis zu essen. Ja. Ich würde lieber nicht Scheiße bauen, aber ich muss leider Scheiße bauen. Scheiße bauen. Scheiße bauen. Es passiert mir immer wieder. Ich kann nicht anders. Ja. Während die Fabrikarbeiter die letzten Krümel ihrer kalten Kartoffeln herunterwürgen, ist im Hause Dos Santos noch unklar, wer die Suppe auslöffeln wird. und wer nicht. Tobi, mach diesen Krach aus. Sehr wohl. Ich gehe jetzt ein bisschen raus. Nein, du bleibst jetzt hier, bis wir fertig sind mit dem Essen. Suppe auch für sie, sagte ich. Sarah, wie viel Umsatz haben wir denn eigentlich gemacht letzte Woche? Nicht ganz so viel wie die vorletzte. Ja, wie viel denn? Die Frau Direktorin wird mir das ja wohl etwas genauer sagen können. Die Suppe schmeckt grauenhaft. 700.000. Die Suppe schmeckt abscheulich. Tobi, hol die Köchin her. Ausnahmsweise sind wir gleicher Meinung. Sie ist nicht da. Wie, sie ist nicht da? Sie sagt. Was? Sie ist in Streik. Im Streik? Kriege ich jetzt vielleicht eine Antwort. Wieso ist diese Woche 200.000 weniger in der Kasse? Sie kocht nicht. Sie streikt. Chiara, mach diesen Krach aus. Streiken? Eine Unverschämtheit. Ihr wisst nicht mehr, wo ihr herkommt und wo ihr hingehört. Ihr habt einen ganzen Tag frei im Monat. Wenn es geht, sogar mehr. Es geht halt selten. Wir brauchen euch eben. Aber ich sag dir, wir sind großzügig. Da soll sie mal in andere Häuser gehen. Sie sagt, sie müsste schon wieder am Waschtag helfen. Dreimal hintereinander. 14 Stunden schafft sie nicht mehr. Seit ihre Mutter krank ist und der Vater tot. Das ist es, was ich immer und immer und immer sage. Stellst du eine Küche an? Nein, du stellst auch gleich die ganze Sippe an. Nichts wie Schwierigkeiten. Und was essen wir da eigentlich? Suppe, wie verlangt. Wird nicht frech. Hab ich gekocht. Schmeckt man. Kann ich jetzt erfahren, wieso wir so viel weniger in der Kasse haben? Das fragst du dich noch? Zerbrich dir nicht dein schönes Köpfchen, Gatsby. Was glaubst du, was da draußen los ist? Du hast ja keine Ahnung. Und jetzt wollen sie die Arbeit niederlegen? Du musst die Arbeiter eben härter anpacken. Du bist zu weich. Wir erhöhen die Arbeitszeiten. Ich bin satt. Ich mag nicht mehr. Ich möchte raus. Ich hab dir gesagt, du bleibst sitzen, bis wir fertig sind. Mama, darf ich auf mein Zimmer gehen? Du machst mich wahnsinnig. Geh auf dein Zimmer. Dann können wir wenigstens in Ruhe reden. Und darf ich nachher raus? Ja, aber komm nicht zu spät. Der Chauffeur holt dich ab. Auch auf dem Polizeiposten ist jetzt Mittagspause. Polizeikommandantin Rosemarie Schmidt und ihr treu ergebener, untergebener Polizist Patrick Berger beißen in ihre mutmaßlich belegten Brote. Mahlzeit. Chef, ich habe ein ungutes Gefühl. Die Arbeiter sind unruhig. Große Gruppe. Die Tusche. Sie stecken die Köpfe zusammen. Zu dicht, wenn du mich fragst. Versammlungen vor der Fabrik. Und so. Den Eindruck habe ich auch. Gehen wir mal zur Familie dos Santos. Wir brauchen Infos. Da brat sich was zusammen. Was ist denn da draußen los? Sie trauen sich was. Direkt vor unserem Posten. Wo? Na da. Vor dem Fenster. Komm, wir gehen nachschauen und befragen die Einzelnen. Gute Idee. Herdöpfeli, Mittwoch, au Herdöpfeli, Kofferdami, Kofferdami, Herdöpfeli, Donnerstag, Herdöpfeli, Freitag, Herdöpfeli, Samstag, au Herdöpfeli, Kofferdamm, Kofferdamm, Herdöpfel. Und am Sonntag am Tag von unserem Herrn essen wir auch mal das Kartoffeli gern. Und am Sonntag am Tag von unserem Herrn das Kartoffeli gern. Essen wir auch mal das Kartoffeli, essen wir auch mal das Kartoffeli gern. Mäntig, Herdöpfeli, Zischtig, Herdöpfeli, Mittwoch, au Herdöpfeli, Kofferdami, Kofferdami, Herdöpfeli, Dunstig, Herdöpfeli, Freitag, Herdöpfeli, Samstag, au Herdöpfeli, Kofferdami, Kofferdami, Herdöpfeli. Meine Figur ist die Fabrikdirektorin und sie ist verheiratet, hat ein Kind, ist 42 Jahre alt. Sie trägt ganz lange braune Haare, braune Augen und sie trägt ein elegantes Kleid mit High Heels. Ihre Spezialität ist, dass sie arrogant ist und halt streng sein kann. Und ja. Bei den Dos Santos hat man die Tafel augenscheinlich aufgehoben und Rauchware gereicht. Sie erzählen, dass wir einen entlassen wollen, weil er schwul ist. So ein Blödsinn. Genau, das habe ich auch gesagt. Solange sie arbeiten, was sie sonst machen, interessiert mich nicht. Tobi, bring mir ein Glas Wasser. Mit oder ohne Kohlensäure? Willst du mich eigentlich veräppeln? Seit 2 Jahren arbeitest du hier im Haus Dos Santos und da fragst du... Also, das heißt jetzt mit, oder? Nein, du Kerl! Sie brauchen mich nicht gleich zu beleidigen. Wasser, Wasser. Sehr wohl. Nun reg dich nicht so auf wegen einer Dienerin. Du weißt ja, wie sie sind. Ich mich aufregen? Wir brauchen eine neue Köchin. Kümmere dich darum, Mann. Tobi! Tobi! Wo bleibt die denn? Meine Figur ist Patrick Berger und ich arbeite als Polizist. Meine Chefin ist Rosemarie Schmidt. Ich bin 1,80 Meter gross. Ich trage Uniform und bin 30. Ich habe eine Ehefrau, aber keine Kinder. Und ich bin ein guter Mensch. Ob schon die Sonne im Zenit steht, bleiben die Anhaltspunkte der Horgener Ordnungshüter für oder wider einen kommenden Aufstand nebulös. Da treffen sie auf einen möglichen Kenner der Gemengelage. Ist das nicht Peter von den Lokalnews? Doch. Mein Name ist Hans-Peter, arbeite als Journalist. Trage immer einen Anzug und eine Brille und fahre immer mit dem Velo um. Fragen wir ihn, der weiß doch sonst auch alles. Herr Peter! Ja? Was haben Sie gesehen? Wissen Sie, warum Sie sich in den Haaren haben? Nein, leider nicht. Ich bin auch erst gerade gekommen. Ich hörte etwas von einem Streik und wollte einen Bericht für meine Zeitung schreiben. Was meinen Sie mit Streik? Wer? Wann? Wo? Warum? Wie viele? Ich habe gehört, dass Mitarbeiter entlassen werden sollen. Es soll längere Arbeitszeiten und Lohnkürzungen geben. Hey Rosemarie, hast du auch davon gehört? Ja, aber ich habe es nicht so ernst genommen. Die sind ja auch nie zufrieden. Und Streit gibt es ja immer, wegen irgendwas. Herr Peter, wissen Sie genaueres? Na ja, Arbeiter aus der Fabrik haben es mir erzählt. Ich höre mich mal weiter um. Okay, danke Herr Peter. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Dann befragen wir die jetzt mal. Zuerst müssen wir die Streithähne mal trennen. Die Wogen bei den Dos Santos haben sich überraschend geglättet. Ihr Wasser. Das wurde aber auch Zeit. Wo waren wir stehen geblieben? Der Umsatz, der sinkende Umsatz. Danke, Tobi, du kannst gehen. Und leg mir in der Bibliothek Stift und Papier bereit. Wieso wollen die Arbeiter eigentlich streiken? Na, weil ich den Lohn kürzen muss. Habe ich dir doch erzählt, sonst kommen wir nie auf die Zahlen. Das nenne ich Pech. Da müssen sie eben mal etwas länger arbeiten. Sonntag oder so. Ach, übrigens, hast du die Party schon organisiert? Für Sonntag? Ich habe die Gästeliste noch einmal durchgesehen und 120 gestrichen. Es sind jetzt noch 200. Auch wir müssen sparen. Ja, aber das ist du meine... Du machst das schon, Schatz. Hallo, Sida. Ja, Sie. Mein Name ist Berger, Polizist Berger. Wer sind Sie? Hans-Uli Meier. Was ist hier los? Einer von uns arbeiten soll entlassen werden. Wer? Bruno. Bruno wer? Bruno Müller. Ich glaube, er ist schwul. Na und? Er wird doch nicht entlassen, weil er schwul ist. Was für ein Unsinn! Hans-Uli hat gesagt, dass ich entlassen werde. Dann habe ich mich aufgeregt und wir haben zu streiten begonnen. Muss ich euch ins Gefängnis stecken, damit ihr euch abregt? Nein, es ist in Ordnung. Dann bleibt es bei einer Verwarnung. Dann haben wir ja jetzt hier nichts mehr zu tun, oder? Gehen wir zurück zur Wache. Warte mal. Was ist das mit dem Streik? Was soll das werden? Schlagt euch das aus dem Kopf! Ich bin Polizeikommandantin Rosmarie Schmidt, bin 35 Jahre alt, fahre einen Dienstwagen, bin verheiratet und mein Mann arbeitet als Gärtner, habe schwarze Haare und blaue Augen. Was ich an meiner Figur mag, ist, dass ich anderen Menschen helfen kann. Gehen wir. Uiuiui, Streik. Was um Gottes Willen machen wir denn? Es sind über 100 Arbeiter. Wir können zu zweit nicht für die Sicherheit sorgen. Wenn die doch noch streiken? Ja, dann haben wir ein großes Problem. Das Thema ist auch beim Mittagessen der drei Savastanos, Jova, dem alleinerziehenden Vater, und seinen Söhnen Gennaro und Raffaele, in aller Munde. Patate di merda. Gennaro, komm essen. Patate. Ihr habt eure hässliche Kartoffeln. Oh nein. Meine Jacke. La mia giacca. Essen! Patate. Buona patata. Ich brauche eine neue Jacke. Die lässt sich nicht mehr flicken? Nein, warte. Okay, kauf dir eine neue Jacke. Wir gehen auf den Markt. Es gibt Gebrauchte. Aber du weißt, wie lange wir als Arbeiter dafür in der Fabrik stehen müssen, ja? Ja. Patate. Ich brauche auch eine neue Jacke. Nein, du kannst die alte von deinem Bruder anziehen. Was? Ich brauche aber unbedingt eine neue Jacke. Sie ist viel zu klein und die von Gennaro ist kaputt. Nein, ich habe Nein gesagt. Wir möchten mal auch etwas Fleisch essen. Ja. Nicht in dem Leben. Ich habe gehört, dass in der Fabrik einen Streik geben soll. Wieso? Was soll das? Davon weiß ich nichts. Ein paar Mitarbeiter wollen streiken. Sie wollen Leute entlassen. Die noch da sind, müssen Doppelschicht arbeiten. Und am Ende verdiene ich noch weniger. Die dürfen nicht streiken. Das ist verboten. In der Schweiz ist das verboten. Das ist ihnen egal. Mir nicht. Wir müssen weiterarbeiten. Verdammt! Wie soll ich euch ernähren? Sollen wir alle auf der Straße landen, oder was? Das werde ich nie zulassen. Was willst du denn machen, du kleiner Hosenscheißer? Jetzt beruhig dich mal. Wie kann man sich bei so etwas beruhigen? Ich spiele die Rolle Jova. Ich habe zwei Söhne, Raffaele und Gennaro. Ich bin sehr groß, habe einen Schnauzer und bin sehr dünn. Ich war gegen den Streik in der Seidenfabrik. Aber gegen Ungerechtigkeit muss man kämpfen. Vieni, Raffa. Was? Komm mit, ich zeig dir was. Dove? Dove 3. Was? Du wirst schon sehen. Angenommen, nur mal angenommen. Gennaro, der Arbeitersohn, der die Dauerarmut gründlich satt hat, überredet seinen jüngeren Bruder Raffaele, mit ihm zusammen der Fabrikantentochter Chiara aufzulauern. Die Hypothese, er wolle sie womöglich entführen, um Lösegeld zu erpressen, ist freilich mit Vorsicht zu genießen. Gennaro! Gennaro! Oh! Was sollen wir hier draußen? Siehst du da hin? Die Pferde! Die gehören Chiara dos Santos! Alle? Ja! Die hat einfach alles und wir haben nichts. Ja und? Ist da ein kleines bisschen Gehirn zwischen deinen Ohren? Ey, was, Gennaro? Ja! Denk doch mal nach, wir entführen und verstecken die Puppe. Welche Puppe? Die Kleine. Welche Kleine? Mann, Chiara dos Santos, die Fabrikantentochter. Ach so, entführen und verstecken. Oh ja, und dann fordern wir Lösegeld. Genau, wir verstecken uns im Pferdstall. Und wenn sie kommt... Vermutlich schleichen sie der jungen Pferdenärrin bis in den Pferdestall hinterher und verstecken sich, um die richtige Gelegenheit abzupassen. Hey, hier ist ein Erdöpfelsack. Da stecken wir sie rein. Patate, patate, patate. Hey, Gennaro, was ist denn mit dir los? Du heulst ja. Ich weiß nicht. Meine Augen brennen, meine Nase läuft und ich... Psst, da kommt sie. Gennaro erleidet allem Anschein nach einen allergischen Schock. Seine Augen tränen und er muss niesen. Ganz ruhig. Was ist denn? Die Pferde scheuen. Tumult. Sie sind entdeckt. Ach! Scheiße! Kopfbette! Ach! Hey! Was macht ihr da bei meinen Pferden? Ach! Ach! Sexy! Was? Die geistesgegenwärtige Erklärung Raffaeles, Gennaro sei so unglücklich verliebt in Chiara, dass er nur noch heule und überhaupt sterbenskrank wäre, entschärft die Situation. Vorläufig. Zeig ihr doch, dass du total an sie verknallt bist. Zeig ihr, dass du deswegen nur noch heulst und krank bist. Vor lauter Liebe. Zeig's ihr. Ich lasse euch allein. Oh. Willst du mich küssen? Wie es an dieser Stelle weitergeht, ist nicht bekannt. Er ist der Gennaro Savastano. Er ist 16 Jahre alt. Meine Figur ist Chiara. Er schafft manchmal mit seinem Vater. Manchmal geht er zur Schule. Sie ist 16. Er ist recht klein und dünn. Sie ist Einzelkind und ist 1,80 groß. Und ihre Eltern sind die Fabrikbesitzer und Fabrikbesitzerin. Und sie hat einen Freund namens Gennaro. Und sie ist sehr zufrieden mit ihm. Und sie tut mega gern andere Leute provozieren. Und ich habe meine Figur gern. An diesem denkwürdigen Mittwoch werden quasi über Mittag die Weichen für die kommenden einschneidenden Ereignisse gestellt, die ich Sie nun ohne weiteren Kommentar aufmerksam zu verfolgen bitte. Denn obwohl Ihr Verlauf strittig ist, bleibt der Ausgang ungewiss. Na, was geht, Jova? Hey, grüßt du nicht mehr? Was ist denn los? Na was wohl? Seid ihr verrückt geworden? Ihr wollt streiken? Genau, wir halten das nicht mehr aus. Es geht nicht mehr. Wir sind stinksauer. Keiner hört uns zu. Jetzt kürzen sie den Lohn. Wir können nicht mehr. Und die leben in ihrem beschissenen Willen wie die Könige. Das geht doch nicht. Das bringt doch nichts. Ach ja, wir tun wenigstens was. Du hast ja auch nichts zu verlieren. Ich habe Familie, ich habe zwei Kinder. Ein Cousin hatte ich noch hier. Er hat seinen Finger verloren in der Maschine und musste trotzdem zur Arbeit. Davon bekam er Fieber, Fieber und noch mehr Fieber, tagelang. Es ging nicht weg. Er ging weg. Er starb. Er starb wegen eines Fingers und der Sturheit seines Vorarbeiters. Und die immer mehr, mehr, mehr und schneller, schneller, schneller. Aber meine Kinder leben. Und arbeiten mit dir in diesem Drecksloch. Willst du sie auch an die Fabrik verfüttern? Wir streiken. Ich kann mir das nicht leisten. Habt ihr denn genug zum Leben? Naja, wir müssen alle mit anpacken. Gehen deine Kinder zur Schule? Nein, tun sie nicht. Nur Frau Direktorin kann sich das leisten, Schule für ihr Kind. Sie und ihr idiotischer Mann, der sich ansieht wie ein Schauspieler. Du hältst uns nicht auf. Streikbrecher. Wehe, du kommst uns in die Quere. Meine Figur heißt Bruno Müller. Er arbeitet in der Siedefabrik. Er ist 23. Er ist dünn, aber trotzdem noch kräftig. Er hat braune, lockige Haare. Seine Familie lebt in Hamburg und er lebt allein. Und hat noch viel Geld und ist auch homosexuell. Wegen das ist er auch in der Schweiz geflüchtet von Hamburg. Und was ich an der Figur am meisten gerne habe, er kann lesen und schreiben in der Zeit, die noch geklappt hat. Ein bisschen laut zu einer Kneipe, man muss ja fast schreien. Aber es hört auch keiner zu, es ist ideal, um zu reden. Und, kannst du jetzt das Fleisch für die Wachhunde besorgen oder nicht? Damit sind die Hunde beschäftigt. Ja, kann ich, mein Cousin ist Metzger. Ein Problem weniger. Wie viele Hunde gibt es eigentlich? Zwei. Weißt du, wie sie heißen? Wen kümmert's? Zwei Hunde, also, okay. Gut, dass ich es weiß. Genug geschwafelt. Was wollen wir denn nun machen? Ich schlage vor, dass wir am Sonntag die Maschinen sabotieren. Sagte mir ja. Und Sonntag ist ein guter Tag. Außerdem ist sonntags immer August im Wachhäuschen und schnarcht. Der möchte auch mehr Lohn. Der lässt uns rein. Er hat doch das kranke Kind zu Hause und kann die Medikamente nicht bezahlen. Und wer füttert die Hunde? Ich mach das schon. Ich hatte früher einen Hund, als ich noch auf dem Land gelebt habe. Sehr gut. Meine Person ist Eva Schneider. Sie ist 22 Jahre alt. Sie arbeitet in der Siedefabrik bei der Familie Dos Santos. Sie trägt immer kaputte Sachen. Sie hat kein Geld zum Neukaufen. Was ich gerne höre, ist, dass sie sehr ehrlich ist. Was ich nicht gerne habe, ist, dass sie Arbeiterin ist und fast kein Geld verdient. Zum Glück sind Sie hier. Ich habe Neuigkeiten. Ah, der Herr Journalist. Was gibt's Neues? Ich habe herausgefunden, warum die Fabrikarbeiter streiken wollen. Aha. Der Lohn soll gesenkt werden und sie wollen Arbeiter entlassen. Woher wissen Sie das? Ich habe ein Interview mit der Fabrikantenfamilie gemacht. Und in der Kneipe... Wunderbar, Herr Peter. Machen Sie weiter so. Schauen Sie sich doch noch bei den anderen Fabrikarbeitern um. Rosmarie, ich glaube, wir müssen Verstärkung bei der Kantonspolizei anfordern. Gute Idee, ich rufe gleich mal an. Hallo, Vermittlung? Hallo. Hier, Polizeiposten Horgen. Kommandantin Schmidt am Apparat. Ja, Schmidt. Ich brauche die Kapo. Ja, hier Horgen. Schmidt, wir haben hier ein Problem. Es sieht so aus, als ob die Fabrikarbeiter streiken wollen. Über 100 Mann. Deshalb brauchen wir Verstärkung von 50 Mann. Wann? Herr Journalist, wann? Der Streik findet vermutlich am Montag statt. Also, Herr Fischer, am Montag soll der Streik. Wie, das ist nicht möglich. Also gut, 20 Mann. Ja, bei der Fabrik. Okay, kommt in Vollmontur und bewaffnet. Und nehmt genügend Schlagstöcke mit. Also tschüss, Herr Fischer. Außerdem weiß ich, dass die Arbeiter sich in der Kneipe getroffen haben. Sie wollen in die Fabrik einsteigen. Und zwar am Sonntag um 23 Uhr. Die wollen da einbrechen, die Maschinen manipulieren oder sabotieren. Hallo, nicht auflegen. Wir brauchen euch schon am Sonntagabend. Ja, richtig. Sonntag. Sie wollen sabotieren. Wann war das? Um 23 Uhr. Hallo? 23 Uhr. Wir sehen euch dort. Ja, sicher. Vollmondtour. Bewaffnet euch. Sonntag also. Hört zu, mein Plan ist folgender. Wir verstecken uns in der Fabrik und überwältigen dann die Einbrecher. Na gut, ich informiere die Familie Dos Santos. Nein, besser nicht, sonst ist das Risiko zu groß, dass der Plan schiefläuft. Ich schaue mich mal in der Fabrik um. Genau, das ist besser, denn Sie, Herr Peter, können sich als Journalist unauffällig bewegen. Melden Sie sich so schnell als möglich. Hallo, mein Name ist Gatsby. Ich bin der Mann des Fabrik. Ich spiele Gatsby Dos Santos. Ich bin der Mann der Fabrikbesitzerin. Ich bin 42 Jahre alt und finanziell abhängig von meiner Frau. Meine Figur zieht sich an wie ein reicher Clown. Schwarze Lackschuhe, einen senfgelben Anzug und ein weinrotes Hemd mit olivengrüner Krawatte. Flecken kann man darauf nicht entdecken. Das ist gut. Am liebsten esse ich nämlich Pide vom Alibaba Kebabladen. Ich bin blond, 170 cm groß und bin weiß. Zu weiß. Darum benutze ich Make-up von Louis Vuitton. Das macht einen männlichen, ledrigen Ton. Ich bin hobbylos, fahre mit der Kutsche herum und habe immer viel zu tun. Ich komme kaum dazu, mit meiner Schildkröte Rashid spazieren zu gehen. Ich weiß nicht, was meine Frau von mir will. Ach ja, kommen Sie doch zu meiner Party. Es gibt Mojitos. Die Polizei hat angerufen. So, ich muss los. Rashid. Rashid? Komm, Rashid. Puh, wenn man da nicht aufpasst. Puh, husch, husch, ist er weg. Verrückt. Und was wollen Sie? Sie wollten nur das Passwort für die Hunde. Wieso das denn? Was geht dir das an? Weißt du, wie lange wir die Hunde darauf trainieren mussten? Das ist unsere Versicherung. Das geht dir gar nichts an. Sonst können wir die Hunde gleich einschläfern. Der Streik. Wann soll der jetzt stattfinden? Warum hast du nicht nachgefragt? Frag doch selber nach. Ruf sie an, muss ich mich wirklich um alles kümmern? Du sitzt hier nur rum, wirfst mein Geld zum Fenster raus und merkst, wenn es nicht so läuft, wie du es willst. Was hat denn bitteschön der Anzug wieder gekostet? Der ist neu. Und die Krawatte da? Die Krawatte? Die Krawatte. Ich muss sie präsentieren. Ist ja unsere Seide. Grauenhafte Farbe. Tobi, mach diesen Krach aus. Ja, Herr Dos Santos. Wo kommst du jetzt erst her? Chiara, du bist spät. Ich bin immerhin wieder zurück. Der Schaffer war nicht da. Wo du warst, will ich wissen. Am See. Tobi, bringst du mir eine Cola? Und? Hier so? Was soll das heißen? Der Chauffeur war nicht da. Er war eben nicht da. Er tauchte nicht auf. Tobi, die Cola. Wie heißt das Zauberwort? Oh, das Zauberwort heißt... Sofort! Was ist denn da los in der Stadt? Ich meine, dass auch der Chauffeur nicht da war. Das ist sehr, sehr, sehr eigenartig. Und vorhin dieser Anruf? Bitte, wäre die richtige Lösung gewesen. Wie redest du mit ihr, verdammt? Du redest nicht so mit meiner Tochter. Ich bediene euch zwar, aber... Ja und? Ich bezahle dich schließlich dafür. Mir gefällt das Ganze nicht! Was? Oh mein Gott, kann ich jetzt einfach eine Cola kriegen? der Anruf der Polizei, das Passwort für die Hunde, der Chauffeur ist nicht, wo er sein soll und du, Tobi, du hältst jetzt einfach mal deinen Mund und bringst die Cola. Du vergisst, wer du bist. Was ist eigentlich los mit euch allen? Komm sofort. Und du könntest dich auch endlich mal nützlich machen, Gatsby. Ruf die Polizei nochmal an. Ich muss wissen, wann sie streiken wollen und was das ist mit dem Passwort. Was haben die vor? Ich habe doch schon gesagt, das Passwort wird nicht verraten, auch nicht der Polizei. Mach mich nicht wahnsinnig! Patrick, als Polizist musst du den Verbrechern immer einen Schritt voraus sein. Los, ruf den Journalisten an. Ich will wissen, wann die zuschlagen. Frag ihn aus. Ja, Chef. Und wie kommen wir in die Fabrik, ohne dass es einer merkt? Mal sehen. Ich habe bis jetzt nicht mal das Passwort für die Hunde. Hallo, hallo, Vermittlung. Geben Sie mir die Zeitung. Hans-Peter, ich möchte mit Hans-Peter sprechen. Ah, Herr Peter, wir haben Sie seit mehreren Tagen nicht gesehen. Wir haben gedacht, Sie hatten uns vergessen. Haben Sie etwas in Erfahrung bringen können? Chiara, die Tochter der Familie dos Santos, hat scheinbar einen Arbeitersohn zum Freund. Ich fahre sofort zur Familie. Ja, hallo? Es ist Gennaro Savastano. Danke. Er ist gleich alt wie Chiara. Hans-Peter. Ja, wir melden uns wieder. Ja, Sie sind der Erste, der etwas davon erfährt. Nein, Sie werden nicht in die Fabrik kommen. Das ist ein Polizeieinsatz. Endlich, Rosmarie. Du warst ewig weg. Weißt du jetzt, wie wir in die Fabrik kommen? Ja, ich habe die Schlüssel von Chiara bekommen. Wow, wie hast du denn das geschafft? Besser, wenn du es nicht weißt. Aber was machen wir mit den Hunden? Die haben Hunde da. Tja, wir könnten sie betäuben, indem wir ihnen Pillen ins Fleisch eintun. Ja, und wenn sie nicht gleich einschlafen, wird das nicht zu gefährlich? Nein, wir werfen es ihnen von Weitem zu. Sie sehen uns ja nicht. Und wenn sie uns riechen? Na gut, ist eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Bloß, wie besorgen wir die Pillen? Hey, kennst du noch Diego von früher in der alten Schule? Er arbeitet doch hier in der Nähe, in einer Apotheke. Ja, stimmt. Denkst du, er gibt uns einfach so Pillen? Hat er eine andere Wahl? Er muss einfach. Da bin ich jetzt aber gespannt. Morgen, 15 Uhr, holst du das Zeug, klar? Verstanden, Chef. Es geht los, Patrick. Es geht los. Ich stehe Schmiere. Nein, Eva hat mich überzeugt, dass ich besser auch beim Streik mitmache. Ich und die Kinder. Na endlich. Wir helfen mit. Was müssen wir tun? Okay, neuer Plan. Ich gehe mit Raffaele zum ersten Webstuhl, Bruno geht zum zweiten Webstuhl und Hans-Uli geht mit Jova zum Webstuhl 3. Du, Gennaro, stehst Wache. Habt ihr das verstanden? Gut, mach ich. Los, sabotieren wir. Halt, wo sind die Hunde? Ja, was ist mit den Hunden? Ach ja, hier ist das Fleisch. Jerry, Ken. Was sind das für dumme Namen? Wie kann man Hunde noch so nennen? Das Problem scheint gelöst zu sein. Hey, schnau dir das Fleisch. Bruno, was ist? Mach schon die Tür auf. Sie ist geschlossen. Es war mit August abgemacht, dass sie offen ist. Wieso ist sie zu? Der hat gegriffen. Auf den Schulen ist einfach kein Verlass. Wann hat dir ein Schüler das letzte Mal die Fresse poliert? Noch nie, wenn du es genau wissen willst. Dann wird es höchste Zeit. Ruhe jetzt. Wir steigen durchs Fenster. Hans Uli und Bruno Räuberleiter. So. Ich bin drin. Alles ruhig. Kommt. Jetzt, Rosmarie? Eine Niederlage, Patrick. Das war eine Niederlage. Und wehe, sie schneiden das. Ein Anruf für Sie, Frau Direktorin. Wer traut sich, um diese Zeit anzurufen? Ich weiß es nicht. Soll ich das Telefon bringen? Ja, find es raus, wer das ist. Okay. Es ist die Polizei. Die Polizei? Wieso das denn? Gib mir das Telefon. Hier, bitteschön. Hallo? Wir konnten leider die Fabrik nicht schützen. Hä? Was heißt das? Ihr konntet die Fabrik nicht schützen? Es waren zu viele. Ich bin entsetzt. Die Verstärkung. Ich bin sehr entsetzt. Sie hatten uns im Stich gelassen. Was interessiert mich bitteschön die Verstärkung? Sie machen ihre Arbeit nicht. Was ist los? Sie waren in der Fabrik. Wer? Wer war in der Fabrik? Ich erklär's dir gleich. Die Polizei sollte in der Fabrik sein. Jetzt halt doch mal den Mund. Hallo. Die sind noch drin? Und was machen die da? Kann ich nicht sagen. Ich rate Ihnen, dass Sie einen Kompromiss aushandeln. Kompromiss? Was ist denn los? Halt doch mal den... Es sieht nicht gut aus. Ich rate Ihnen wirklich zu einem Kompromiss. Jetzt sag schon, was los ist. Gleich. Schlechte Nachrichten. Ich muss noch einmal anrufen. Hallo, Vermittlung, die Polizei, schnell. Hallo, ja, wir wurden unterbrochen. Was schlagen Sie vor? Verhandeln Sie. Bieten Sie ihnen was an. Was denn? Was wollen die denn eigentlich? Sie wollen ihre Arbeit behalten. Sie fordern mehr Lohn. Tun Sie es. Geben Sie ihnen etwas mehr. Ich muss das im Familienrat besprechen. In Ordnung. Tobi, geh raus. Ich muss mit meinem Mann reden. Alleine. Und mach die Türe zu. Sie sind in der Fabrik. Sie machen uns alles kaputt. Sie arbeiten nicht mehr. Wir müssen ihnen einen Kompromiss anbieten. Es muss schnell gehen. Was können wir ihnen anbieten? Ich bin dafür, dass wir ihnen den Lohn erhöhen. Aber können wir uns das leisten? Um welchen Betrag? Und was schlägst du vor? 40 Rappen mehr pro Stunde. In Ordnung? Ja, das ist okay. Dafür muss aber der Streik sofort aufhören. Ich rufe den Journalisten an. Ich sage ihm, dass der Familienrat beschlossen hat, eine Lohnerhöhung zu geben. 40 Rappen die Stunde mehr. Sie sollen die Maschinen wieder in Betrieb nehmen. Gut, ich rufe die Sekretärin. Sie muss mitschreiben. Tu das! Morgen, den 11. Mai 1920, Meldung im Lokal News, erste Seite, Titel: Streik in der Seidenfabrik beendet. Die Arbeiter hatten nach Unruhen ihre Drohung wahrgemacht. Und in der Nacht vom 9. auf den 10. Mai die Webstühle sabotiert. Am anderen Tag versammelten sie sich vor der Fabrik und legten die Arbeit nieder. Mit der Begründung, die Webstühle seien unbrauchbar. Sie seien jedoch in der Lage, sie wieder zum Laufen zu bringen. Gestern um Mitternacht ging in der Redaktion ein Brief der Familie dos Santos ein. Zitat: Arbeiter, danke, dass ihr hier seid. Offenbar wollt auch ihr den Streik beenden. Ich kenne eure Bedingungen und schlage einen Kompromiss vor. Folgende Änderungen werden bekannt gegeben. Wenn heute um 12 die Maschinen wieder funktionstüchtig sind und laufen. Großbuchstaben, Ausrufezeichen. Es wird einen 8-Stunden-Tag geben und der Lohn erhöht sich um 40 Rappen pro Stunde. Die Direktion. Die Reaktion der Arbeiterschaft bleibt abzuwarten. Eine Minute vor 12. Gleich schlägt die Uhr. Nichts. Es passiert nichts. Jetzt warte doch. Boah, das war knapp. Gott sei Dank. fahre nach Hause. Und, kriege ich jetzt ein Pferd? Sie ist stur. Das hatte ich doch von dir. Wie soll es denn heißen? Baschkim. Sie hörten Sabotage in der Seidenfabrik. Ein Hörspiel der dritten Sekundarschulklasse C, Horgen. Von und mit Bas Sadun, Clentina Fezulau, Dariani Hernandez, Leonardo Akufay, Emanuele Di Santo, Hassan Alkinani, Ila Demi, Yolanda Sullivan, Florian Hashani, Albion Elshani, Ermira Shkodrici, Aulon Thaci, Lindrit Berisha. Und als Kommentator Martin Engler. Klassenlehrerin Brigitte Unger. Schreibcoaching Monika Cantieni. Artcoaching Anna Sommer. Künstlerische Mitarbeit Irene Eichenberger und Per Larsen. Seideninstrumente Martin Engler. Herr Döpfelbeat Matthias Trippner. Klavier Ralf Hufenus. Aufnahmen und Schnitt mit... Was? Technische Realisation, Dramaturgie und Regie Martin Engler. Mit besonderem Dank an das Team vom Kaffeehaus zur Weltkugel. Produktion JUL, Junges Literaturlabor, in Kooperation mit den Festspielen Zürich 2018-19.